Ja, die Veranstaltung heute findet statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die sich seit 2009 mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik auseinandersetzt. Und das ist so, dass wir sozusagen immer eine Abfolge von verschiedenen Themenblocks haben, wo jeweils halt mit einem bestimmten Fokus sich Themen eben der ästhetischen Theorie und der Gesellschaftskritik gewidmet werden. Zum Beispiel geht es einmal um die Avantgarden in der Kunst, es ging einmal um die fünf menschlichen Sinne und in dem Zyklus, der jetzt gerade läuft, geht es um die Farbe Schwarz. Da haben schon drei Veranstaltungen stattgefunden, wo wir uns eben auf verschiedene Weise mit der Farbe Schwarz und mit der Dunkelheit in der Kultur auseinandergesetzt haben. Genau, ich habe eben gesagt, die Reihe läuft seit 2009 schon. Und 2009 hatten wir auch schon Alexander Emanueli schon mal eingeladen und haben auch ein paar sehr nette Tage zusammen dann in Weimar gebracht und verbracht. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass Alexander zum zweiten Mal nach 5 Jahren sozusagen jetzt nochmal hierher gekommen ist. Wenn ich mich recht entsinne, dann sind wir auf dieses Thema, also Pierre Soulages, das moderne Afrika, Leopold Senghor, sind wir auf dieses Thema eher zufällig gestoßen. Ich hatte Alexander einen Call for Papers geschickt für die Broschüre, die wir auch im Zusammenhang mit dieser Reihe herausgeben. Und dann hatte ich ihm erzählt davon, dass wir uns gerade mit der Farbe Schwarz auseinandersetzen. Und er hat erzählt, dass er also einige Ideen dazu hat. Wir hatten erst am Anfang überlegt, ob wir was über Malevich machen, ausgehend von dem schwarzen Quadrat und der Abstraktion in der Kunstgeschichte und was da die Farbe Schwarz für eine Rolle spielt. Und da war natürlich Pierre Soulages, der ja auch sozusagen schwarze Flächen malt, auch eine Assoziation. Und dann sind wir irgendwie dazu gekommen, dass Alexander gesagt hat, der Mensch, ich würde eigentlich viel lieber von Pierre Soulages ausgehen und dann eben gucken, wie gab es da eine Beziehung zwischen Frankreich und dem modernen Afrika, also innerhalb der modernen Kunst. Und ja, das Thema haben wir dann hier sehr dankend angenommen. Also so ist sozusagen dieses Thema heute Abend zustande gekommen. Ich würde Alexander noch kurz vorstellen. Er ist aus Wien heute hierher gekommen. In Wien ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Theodor-Kramer-Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, die sich auseinandersetzt mit der Erfahrung des Exils und vor allen Dingen auch mit einem Fokus auf Literatur, also die Literatur des Exils, und die sehr viel Quellenforschung auch beschreibt und Zeitschriften und Bücher herausgibt. Außerdem ist er Teil des Republikanischen Clubs in Wien, ist Autor zahlreicher Texte, zum Beispiel hat er früher in der Zeitschrift Kontext 21 viel geschrieben und war dort, soweit ich weiß, auch Mitherausgeber. Als wir ihn 2009 eingeladen hatten, hat er über Surrealismus gesprochen, das ist ein wichtiges Thema für ihn, genauso wie Psychoanalyse, Ideologiekritik und moderne Kunst. Genau, und ich denke, in dem Zusammenhang passt das hier auch heute sehr schön und würde dann dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Lukas. Wie gesagt, bei der Frage, ob mir was zu schwarz einfiele, sind wir natürlich eher sofort die Bilder von Pierre Soulages eingefallen. So wie den stillen Franzosen, wie ihn der Senghor genannt hat, aus dem Massif Central und auch die Negritude, die der Senghor selbst vertreten hat. Da gibt es deswegen auch einen Zusammenhang, die beiden waren befreundet und Senghor hat einen sehr schönen Text über Soulages in den 50er Jahren geschrieben. Aber von den beiden ausgehend, und deswegen wird es halt ein bisschen dicht, sind mir gleich noch viel mehr Leute eingefallen, die da reinpassen. Weil zu Negritude gehört natürlich auch Aimé Césaire, also der Dichter Aimé Césaire, dann der Karl Einstein, über den ich letztes Mal schon ein bisschen geredet habe, Wole Soyinka, nigerianischer Schriftsteller, Susanne Wenger, die man kaum kennt, eine Wiener Künstlerin, also eigentlich Grazer Künstlerin, und natürlich Michel Leris. Also am Anfang seht ihr ein paar Bilder von Soulages zur Illustration dessen, was jetzt gleich gesagt wird. Und vielleicht nur zur Vorweggabe, ich muss das vorlesen, weil ich mich gerne, vor allem wenn ich selbst noch im Entdecken eines Themas bin oder von Themen und frei rede, dann gibt es eine massive Verzettelung in Details, die mir natürlich auch ad hoc einfallen. Also lieber quasi ein strenger Text, der aber auch schon viele Korrekturen seit heute früh erlebt hat. Im Eingangstext sprach ich vom Austausch von Ideen und Träumen zwischen Menschen, die über festgesetzte und festgefahrene Grenzen hinweg stattfinden. Und diese Grenzen waren und sind mit einer Brutalität hochgezogen, also zwischen der Welt der Weißen und der Welt der Schwarzen, um es mal grob zu sagen. Siehe den Rassismus einst und heute, siehe die von uns im Westen produzierte und geförderte Unmöglichkeit einer menschenwürdigen Normalität in weiten Teilen Afrikas. Siehe, wer 1994 in Ruanda gerettet wurde und wer nicht. Und siehe, wer vor Lampedusa ertrinkt. Über Rassismus zu sprechen, über all die Projektionen auf den Schwarzen, würde viele dieser Entwicklungen, Ereignisse und Grenzziehungen natürlich erklären. Nur hätten wir dann einen anderen Abend vor uns, nämlich eher im Zusammenhang mit Franz Fanon. Und wir wollen ja heute, also ich will heute über ein anderes Bild reden. Dieses andere Aufeinanderblicken, diese Neugierde über die Begrenzung hinweg, verbunden mit einem Revidieren des bis dahin sich Ausgedachten und Eingebildeten, hat mich persönlich an das Betrachten im Alter Bilder von Soulages erinnert, wo Licht und Schwarz in einen Dialog eingehen, Formen schaffen, die dann nur jeder Einzelne für sich interpretieren kann. Leopold Sedar Senghor, 1958 zu Pierre Soulage, in einem Text mit einer mir vertrauten Feststellung beginnend: La première fois que je vis un tableau de Pierre Soulage, also das erste Mal, dass ich ein Bild von Soulage sah, war es wie ein Schock. Ich bekam einen Schlag, j'ai reçu un creux de l'estomac, dans l'estomac, also einen Schlag in den Magen, der mich wie einen getroffenen Boxer fast umfallen ließ. Es war fast die gleiche, oder es war ziemlich die gleiche Impression, die ich beim ersten Mal, wie ich die Masken der Damen gesehen habe, erfahren habe. Also um das irgendwie zu vergleichen, hier noch, also Soulage, mehrere Bilder aus den 50er, 60er Jahren, so zum Schwarz, also sehr massive Bilder, wird auch gleich mehr auf die eingegangen. Und hier Masken der Damen, die sind halt so im heutigen Liberia. Es ist kein Zufall, dass die, also wieder Senghor, dass die Bilder von Soulage mich immer an die Skulpturen, hier die Bilder der negoafrikanischen Kunst erinnert haben. Weil bei beiden geht es, also für Senghor zumindest, um die Wurzel des Lebens, la racine de la vie, wie er sagt. Senghor spricht von Formen, die keine Geometrie sind und trotzdem Maßstäbe setzen, so wie die Formen in der afrikanischen Kunst. Das Vorbildhafte bei Soulage, so Senghor, ist, dass er quasi in der Natur eintaucht, um sich dort die idealen Formen zu holen, quasi die Archetypen, und sie unserer Meditation vorwirft, also vorsetzt. Es ist irgendwie eine Aufnahme vom Soulage der alten, also unter Anführungszeichen primitiven Künste, die er versucht hier zu übersetzen und mit denen er versucht, quasi aktuelle uns betreffende Themen zu erfassen und ein bisschen Hoffnung zu geben. Gut, das sind Interpretationen, die vielleicht, wenn man sich die Bilder das erste Mal anschaut, nicht so gleich kommen, aber wenn man dann so länger davor steht, vielleicht doch. Und seinerseits tut Soulage feststellen, dass die L'esthétique négo-africaine, also die negoafrikanische Ästhetik, der modernen Kunst, zeitgenössischen Kunst am nächsten ist. Pierre Soulage selbst sagt über seine Malerei, dass er nicht die Farbe Schwarz als solche verwendet, sondern das Licht, welches sich im Schwarz widerspiegelt. Dieses Licht, welches vom Schwarz geschluckt und reflektiert zugleich wird, macht das Bild aus, das Schwarz wird zum Spiegel. Jetzt zu Senghor zurückkommen: als er 1960 Präsident des Senegals war, ließ er sich nicht nehmen, auch Kurator von Kunstausstellungen zu sein. 1966, 64, also gab es das erste Festival Mondial des Arts Nègres, wo Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt eingeladen wurden nach Dakar. Und dann ab 71 gab es Großausstellungen weißer Künstler, die für ihn wichtig waren. Also 71 Picasso und Marc Chagall im Anschluss. 73, also ein bisschen aus der Reihe tanzend meines Erachtens, aber vielleicht später noch wichtig werden, der Hundertwasser, den vielleicht einige kennen, und eben 74 Pierre Soulage. Zu diesem Zeitpunkt, das erklärt vielleicht auch ein bisschen schon vorweg, das was noch kommen wird, hat der senegalesische Staat und der, quasi, man kann schon hier sagen, der langjährigen, also ich glaube 20 Jahre Präsident Senghor, unter seiner Ägide 25 bis über 30% des Staatshaushaltes in Kunst und Bildung investiert. Also vielleicht etwas vorbildhaft auch für uns. Nun, das Ganze hat eine lange Vorgeschichte, die so um 1900 und zwar mit dem Blick der Weißen begann. Der, also nicht sehr bekannte, aber doch sehr lesenswerte Ethnologe Jean Poirier geht Ende der 60er Jahre mit der Avantgarde hart ins Gericht, wenn es um die Vorliebe ihrer Künstlerinnen für die primitive, in diesem Fall afrikanische Kunst geht. Für ihn haben die Bohemians, Bohemians Leute wie Flaming, Derain, Picasso, Matisse und Apollinaire, als sie so im Fin du Siècle bei ihren Wanderungen durch Paris bei Trödlern merkwürdige Statuen und Masken aus der Welt außerhalb von Montparnasse für günstiges Geld erworben haben, alles falsch verstanden. Sie haben zwar richtig erkannt, dass es durchaus auch andere Formen und Sprachen geben kann, doch haben sie den Sinn und Zweck nur ihren Bedürfnissen entsprechend interpretiert und quasi für ihre revolutionären Anliegen, ob jetzt in der Kunst oder in der Politik, missbraucht, kann man fast sagen. Aus dieser Zeit zum Beispiel stammt, also 1907, Picassos Bild Les Demoiselles d'Avignon, hatte ursprünglich den Titel Das Bordell von Avignon, quasi der Beginn des Kubismus, gemalt und die Gesichter von zwei der Frauen, also das kann man jetzt, also die von euch aus rechts zu sehen sind, hatten afrikanische Masken als Vorbild. Anders als einige Jahrzehnte später war Picasso damals die Welt hinter diesen Masken völlig gleichgültig. Doch auch schon in den 1920er Jahren gab es in Europa Stimmen gegen dieses Einverleiben einer Kunst, ohne sich mit deren Gehalt und Inhalt auseinandersetzen zu wollen, zu können. So schrieb 1921 Karl Einstein in seiner Einleitung zu seiner Broschüre Afrikanische Plastik: Exotismus ist oft unproduktive Romantik, geografischer Alexandrismus. Hilflos negert der Unoriginelle. Jedoch wird der Wert afrikanischer Kunst durch Unfähigkeit belangloser Leute nicht gemindert. Ich betrachte afrikanische Kunst kaum unter dem Aspekt heutigen Kunstbetriebs, nicht um Anregung erlauernden Unproduktiven einen Dreh, in Klammern neuen Formenschatz, zu starten, vielmehr aus dem Wunsch, dass kunstgeschichtliches Untersuchen afrikanischer Plastik und Malerei beginne. Afrikas kulturschaffende Kräfte sind beträchtlich erschöpft, die alte Überlieferung zerbröckelt unter dem Kolonialismus. Doch was wollte die Avantgarde, die hier so indirekt kritisiert wird? Was wollten vor allem die Surrealisten und Surrealistinnen? Kurz auf den Nenner von Peter Bürger gebracht, sie wollten die Aufhebung der autonomen Kunst im Sinne einer Überführung der Kunst in Lebenspraxis. Eben um eine Revolution angefangen auf der geistigen und alltäglichen Ebene zu ermöglichen. Und man verstand bald, dass diese Aufhebung Teil der afrikanischen Kunst war. Denn in den meisten oralen, performativen Künsten Afrikas schien diese Überführung vollzogen, seit Jahrhunderten gelebt. Das verstanden langsam die europäischen Avantgardisten und nahmen dies, wie zum Beispiel Michel Iris, Dichter und Ethnologe, auch ernst. Der Unterschied war, dass die Surrealistinnen und Avantgarde, der von der Pariser Kommune, also Lautréamont, Rimbaud, der von Russland ausgehend Revolution sein wollten, während die Künstlerinnen Afrikas ganz anders in den Alltag eingriffen. Der Theaterwissenschaftler und Freund Wolis Soyinkas und auch Übersetzer Joachim Fiebach schreibt zu dieser anderen Intervention Folgendes: Der mythisch-religiöse Charakter von Masken müsste, so wäre zu vermuten, jede befreiende Wirksamkeit ihrer Auftritte in sich blockieren. Insofern man aber die eigenen Phantasmen pragmatisch, elementar dialektisch behandelte, Gottheiten und Geister oft fallen ließ oder auswechselte, vermochte der Umgang mit ihren sinnlichen Erscheinungen, eben den Masken, in afrikanischen Kulturen ein beträchtliches Maß an kritischem, für Veränderung offenem Bewusstsein zu bilden. Zitat Ende. Die politische und soziale Funktion der Masken und der sie aufführenden Künstlerinnen, welche oft sehr simpel ausgedrückt eine Funktion vergleichbar mit den europäischen mittelalterlichen Hofnarren hatten, können somit in vielen afrikanischen Gesellschaften durchaus als Instrument der Kritik betrachtet werden. Und weil in einem sakralen Kontext auch als wirksames Instrument. Diese Hofnarren waren Außenseiter, waren Fahrende, die mit ihren Musikerinnen und sonstigen Gefolge durchs Land zogen, ähnlich wie Zirkusleute, und nicht von den üblichen gesellschaftlichen Zwängen abhingen, ganz im Gegenteil, diese sogar brechen mussten, um auf die zu ändernden Missstände hinzuweisen. Und Fiebach weiter zu den Künstlern, welche die Masken anfertigen, und wenn man so will, zu deren Anonymität. Ich hatte mir die Bemerkung erlaubt, dass ich die Arbeit eines besonderen Schnitzers erkannte, dessen Arbeiten im ganzen Cheftum populär waren. Ja, das ist der Mann, sagte einer der Chefs, meine Indiskretion übersehend. Wie konnte ein so unwissender, also der Chef wieder, und törichter Mann etwas so Feines machen? So alt wie ich bin, ich kann es nicht verstehen. Man möge die Interpretationen, vor allem die Projektionen europäischer Künstlerinnen und Intellektueller im frühen 20. Jahrhundert beurteilen, wie man will, doch eine Auswirkung gab es sehr wohl, da plötzlich vor allem Schwarzintellektuelle in aller Welt dieses Interesse für sich verwenden konnten. Sie fanden eine Öffentlichkeit vor, die zwar von Klischees ausgehend sich für sie und ihre ihnen oft selbst kaum bekannte Welt interessierten. Manche Weiße gingen so weit oder weiter, als Statuetten beim Trödler zu kaufen. Sie begannen, die Menschen hinter der Kunst und ihrer tatsächlichen Lebensbedingungen zu erforschen, wie im Michel Liris, welcher in der Expedition Dakar Djibouti von 31 bis 33 an der Gründung der Société Africaniste in Paris teilnahm. Eines ihrer Mitglieder war übrigens auch Karl Einstein. Michel Liris, 1934 publiziertes Tagebuch der Expedition, er war als Archivar angestellt und Mitreisender, wird als Afrique Fantôme, l'Afrique Fantôme, ein ganz anderes Bild Afrikas wiedergeben, als man es bisher gewohnt war. Wird versuchen, mit den ihm bekannten, also er, Liris, Instrumenten der Soziologie, Ethnologie, Psychoanalyse, aber auch mit dem Blick eines politisch revolutionär denkenden Menschen, das Erlebte darzustellen. Man fährt das erste Mal von den Dogon in Mali und den Zaren Äthiopien. Also das sind so Wandmalereien der Dogon. Er erzählt über ihre quasi performativen Eingriffe. Jetzt vor allem die Zar, also vielleicht dann in Diskussion kann man ein bisschen drauf zurückkommen. Indirekt kommt das jetzt eh vor, also konkret. Aber wenn ich das jetzt erzählen würde, glaube ich, würde es länger dauern als geplant. Die ersten schwarzen Künstler und Künstlerinnen und Autorinnen, die ersten transkontinentalen Afrikaner, also Amerikaner, Südamerikaner und Afrikaner und Europäer, die man in Paris persönlich kennenlernte, waren jedoch keine Schnitzer oder Handwerker, sondern zumeist Studierende aus den Kolonien. So um 1920 gab es in Paris aber auch viele Afroamerikaner, deren Musik war der Jazz und der Jazz eroberte gerade die Welt. Die Harlem Renaissance bzw. das New Negro Movement, deshalb Harlem, das sich dort um die 1920er aus verschiedenen sozioökonomischen Gründen das afroamerikanische Bildungsbürgertum angesiedelt hatte und Intellektuelle wie der Philosoph Alain Leroy Locke und die Schriftsteller Langston Hughes und Claude McKee, die Begründer des New Negro, sich unter ihnen befanden, lieferten die neben der Musik die schriftliche Antwort auf den Alltagsrassismus und die Segregationspolitik in den USA. Nach dem Ersten Weltkrieg, aber vor allem mit der Revue Nègre 1925, da gibt es auch vielleicht ein ziemlich merkwürdiges Plakat, mit dem Jazzgrößen Sidney Bechet und Josephine Baker, die man auch da angedeutet sieht, kamen die Musikerinnen nach Paris und blieben. Und eben auch die Intellektuellen der New Negro-Bewegung. Die Amerikanerinnen in Paris beeindruckten auch stark jene jungen Schwarzen wie Aimé Césaire und Leopold Sedar Senghor, die beide gerade, wir schreiben das Jahr 1932, in der Hauptstadt ihrer Kolonien studierten. Aimé Césaire begegnete ihnen in den Jazzclubs und im Salon von Paulette Nadal, einer Schriftstellerin, so wie er aus Martinique. Sie hatte in Paris die Zeitschrift Revue du Monde Noir gegründet, welche bald verboten werden sollte, jedoch den Startschuss für die Pan-Afrika-Bewegung gab. Zitat Aimé Césaire zu Langston Hughes und Claude McKay: Les Nègres Américains ont été pour nous des révélations. Also die afrikanischen Schwarzen waren für uns eine Erläuterung. Also es genügt nicht, Homer, Virgil, Corneille, Racine und so weiter zu lesen. Was viel mehr für uns momentan dann zählte in diesem Zusammenhang, war einer modernen Zivilisation zu begegnen. Den Schwarzen und ihrem Stolz, ihrem Bewusstsein einer Kultur anzugehören. Sie waren die Ersten, oder sie gehörten zu den ersten Schwarzen, die, also Césaire zitierend, ihre Identität quasi definierten, währenddessen man in Frankreich, also die, so wie er oder viele andere, man eher so auf Assimilation aus war. In diesem Kontext entstand die Negritude. Ihre drei Gründungsdichter, eben halt Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor und Léon Damas, werden nach 1945, jetzt greife ich ein bisschen vor, zuvor hatten sie alle drei auf eine oder andere Art gegen Vichy-Frankreich und Nazi-Deutschland gekämpft, werden Nationalratsabgeordnete sein, Senghor sogar Staatssekretär in Frankreich. War man nun Franzose, Französin? Denn gleichzeitig führte Frankreich brutale Kolonialkriege bis Anfang der 1960er Jahre und verweigerte vielen Menschen in Kolonien, oder fast allen eigentlich, trotz deren aktiven und massiven Beteiligung an der Befreiung Frankreichs von den Nazis, jede Form der Mitsprache. Sah so Dankbarkeit aus. Oder wie hätte de Gaulles Exilarmee denn ohne die vielen Afrikaner und Araber, neben den vielen exilierten Spaniern und Deutschen und auch Österreichern und Tschechen, denn ausgesehen, wie der Widerstand in Frankreich ohne zum Beispiel Félix Eboué, dem Generalgouverneur des Tschad und späteren Schwiegervaters von Senghor. Erst nach 1945 kam der Antikolonialismus dazu. Man kämpfte für die Menschenrechte und für die Revolution, fand dabei unter den weißen Intellektuellen wie André Breton oder Sartre Verbündete, denn wenn wo Menschenrechte notwendig waren, dann dort, wo es Kolonien gab, und wenn wo Revolutionen möglich schienen, dann dort, wo es keine Kolonien mehr geben sollte und Neues entstehen sollte. Es gab natürlich in Folge auch Stimmen wie die des nigerianischen und schon erwähnten Autors und späteren Nobelpreisträgers Wole Soyinka, welche im Prozess der Entkolonisierung nur eine Verschiebung von Macht auf Neueliten sahen und vor dieser Entwicklung warnten. Die revolutionären Bestrebungen in Afrika, vor allem während des Kalten Krieges, fanden ja oft ein schnelles Ende. Man denke nur an Patrice Lumumba in Kongo oder Thomas Sankara in Obervolta, später Burkina Faso, oder auch an Franz Fanon, unterstützte Befreiungsbewegung in Algerien, die ja dann ziemlich bald zur Militärdiktatur wurde. Doch während, und jetzt wieder in diese Zwischenphase der 30er, 40er Jahre zurück, während Fanon auf die Entfremdung, die Negrophobie, den Rassismus, die Ausbeutung und Unterdrückungsmechanismen hinwies, plante und gründete, quasi der Gründer der Negritude, später dann als Präsident, Léopold Sédar Senghor in Dakar, einer der größten Forschungsstätten für Ägyptologie. Denn das alte Ägypten, die größte Zivilisation der Antike, war natürlich eine durch und durch afrikanische Sache. Sich als Zivilisation behaupten, war für den damaligen Sozialdemokraten und Langzeitpräsidenten Senghor wichtiger denn die anderen Fragen. Doch können Kunstfestivals und Archäologie gegen Bürgerkriege, gegen Interessenskonflikte, gegen die in Afrika ausgetragenen Gemetzel des Kalten Krieges ankommen? Ist eine Revolution möglich, wenn man vor einer Dahnmaske steht oder vor einem Bild von Pierre Soulages? Für Senghor sicherlich, denn er war in erster Linie Franzose, nach Selbstdefinition, und auf der symbolischen Ebene hatte die Geschichte Frankreichs ja ein wenig gezeigt, zumindest ein wenig, dass Kunst als Lebenspraxis den Sinn für Menschenrechte und Revolution schärfen kann. Man denke nur an die Rolle der Intellektuellen während der verschiedenen Revolutionen in Frankreich, aber auch in der Résistance. Und wieder zurück zur Geburt der Negritude und zurück zum Anfangsstadium. Als Aimé Césaire auf der Karibikinsel Martinique geboren und aufgewachsen, 32 nach Paris kam, um sich im renommierten Lycée Louis le Grand auf ein Studium an l'École Normale Supérieure vorzubereiten, beides quasi die Elite-Bildungseinrichtungen der Republik, der französischen, war es natürlich eine lebensbesondere Art, Studierende aus Afrika kennenzulernen, wie zum Beispiel Senghor, der dort schon studierte. Der übrigens war sein Studienkollege von Senghor, was dann vielleicht auf einer anderen Ebene ein wichtiger Austausch war, der spätere französische Präsident Pompidou, wo man im Centre Pompidou kann man auch Soulages-Bilder sehen. Also man kann also überall Details finden. Senghor war von der Erziehung und der Sozialisation her genauso Franzose wie Césaire oder der Schriftsteller Léon Damas, der Dritte im Bunde, der aus Französisch-Guyane war, aber in Martinique auch gelebt hat als Schüler und mit Césaire in die Schule gegangen ist. Senghor war in Afrika, in Senegal, aufgewachsen, ganz nah im afrikanischen Alltag, also seine Kindheit hat er in einem Dorf verbracht, den Césaire oder Damas nur aus Büchern kannten. Für die beiden jungen Männer des amerikanischen Kontinents repräsentierte Senghor sein Royaume d'enfance, also seine sein Königreich der Kindheit, wie er es immer genannt hat, das Afrika der Würde, der Geschichte, all das Unbekannte, das unbedingt kennenzulernen war. Und für die zwei Schüler der Elite Bildungseinrichtung, also Senghor und Césaire, war Damas wiederum, der ein bisschen älter war oder anders studierte, das Bindeglied zur Pariser Bohème, zu den Literatinnen, den Surrealistinnen, zu den Jazzclubs. Erste Orte der Befreiung, so wie vieles in Paris, die 20er und 30er Jahre. Die drei Freunde gründeten 1935 die Zeitschrift L'Etudiant Noir. Ich habe die nur einmal erschienen, wo das erste Mal das Konzept der Negritude vorgestellt wurde. Die Zeitschrift hatte als Ziel, Objektiv, das Ende der quasi Tribalisation, also der Stammesbildung des klanischen Systems, welches im Quartier Latin, also im Studentenviertel in Paris, in Kraft trat. Man sollte aufhören, ein Student aus Martinique, Guadeloupe, aus Guyane, Afrika oder aus Madagaskar zu sein, pour n'être qu'un seul et même étudiant noir, also um ein schwarzer Student zu sein. Nègre war damals wie heute ein rassistischer, pejorativer Ausdruck. Die Negritude ist dem Césaires zufolge als provokante Gegenattacke auf verbaler Ebene zu sehen. Inhaltlich als Bewusstseinswerdung des Unterschieds, als Erinnerung, als Solidarität untereinander zu verstehen. Das ist die kurze Version, die auch Sartre dann irgendwie verwendet hat, um die Negritude als antirassistischen Rassismus zu bezeichnen. Die Negritude ist aber auch Revolte. Ein Kampf für die Würde, die Verweigerung der Unterdrückung und gegen die Ungleichheit. Aber auch gegen die Dominanz des Weltbilds der Weißen und ist eine Selbstermächtigung der Schwarzen. Senghor wiederum hat ein bisschen was hinzugefügt oder mehr betont als Césaire, nämlich, dass die Negritude ein Teil eines neuen Humanismus, eines neuen Universalismus sei. Diese Civilisation de l'Universel, wie er es genannt hat, sollte durch die Negritude die historischen und kulturellen Erfahrungen und Schlussfolgerungen und Werte der Schwarzafrikaner aller Welt bereichert werden und wurde es Senghor zufolge schon seit 1900 immer durch die afrikanische Kunst, den Jazz, den Surrealismus und die Wiedereinführung der intuitiven Vernunft, hat er das genannt. Überspitzt formuliert war Senghor zufolge jeder weiße Teil der Negritude, der Jazz liebte, war jeder schwarze Teil der Francité, also des Französischtums, wenn man so will, der im Sinne des Cards gelernt hatte, so wie Senghor selbst. Das, was die drei Studenten Ende der 1930er Jahre in Paris betrieben, war eine Suche nach Identität. Und wie Stuart Hall, der leider vor kurzem gestorben ist und aus Jamaika war und sich auch natürlich von Anfang an mit dem Ganzen beschäftigte, in seiner Kritik schreibt, das Konzept der kulturellen Identität ist weiterhin eine äußerst machtvolle und kreative Kraft für die sich entwickelnden Repräsentationsformen heute marginalisierter Völker. In den postkolonialen Gesellschaften ist die Wiederentdeckung dieser Identität zum Objekt einer leidenschaftlichen Suche geworden. Und nun zitiert Stuart Hall Franz Fanon, von der geheimen Hoffnung genährt und geleitet worden, jenseits der gegenwärtigen Misere, dieser Selbstverachtung, dieser Abdankung, Selbstverleugnung, eine schöne und leuchtende Ära zu finden, die uns sowohl vor uns selbst als auch vor den anderen rehabilitiert. Und weiter Hall, Afrika ist der Name für den fehlenden Begriff. Und nun zur Kritik zur Negritude. Das ursprüngliche Afrika existiert nicht mehr. Auch Afrika unterlag Wandlungsprozessen. In diesem Sinn lässt sich die Geschichte nicht rückgängig machen. Wir dürfen nicht den Fehler des Westens wiederholen, der Afrika genau dadurch normalisiert und sich angeeignet hat, indem er es in eine zeitlosen Zone der ursprünglichen und unveränderlichen Vergangenheit einfror. Doch die Wiederentdeckung, und das macht das Ganze irgendwie spannend und kompliziert, der Identität folgte nicht unbedingt dem Mythos Afrika. Aimé Césaire zum Beispiel, wie gesagt aus der Martinique, ging es vielmehr um seine Insel, um den dort lebenden Menschen, die zum Großteil Nachkommen der Sklaven waren. Oder Vorbild war für ihn eher Haiti, ja, die erste moderne Republik, die von Schwarzen regiert wurde und auch gleichzeitig der erste unabhängige Staat, wenn man so will, Lateinamerikas. Und so entstand, quasi um diese Internationalität, auch dieses, der Beginn der Negritude ein bisschen zu illustrieren, so entstand die ersten Weise des sogenannten Heiligen Buches der Negritude, nämlich Aimé Césaires 1939 erschienener Gedichtband Cahier d'un retour au pays natal, also Notizen von einer Heimkehr, nicht etwa in der Karibik, sondern an der Adria. Césaire hatte sich 1934 mit einem jugoslawischen Kommilitonen und späteren Linguisten Peter Kuberner angefreundet und ihn für einen Urlaub an die dalmatinische Küste begleitet. Als Césaire eines Morgens auf den Balkon trat und eine wunderschöne Insel erblickte, fragte er, wie denn diese hieße. Ihr Name war Martinsinsel, also auf Kroatisch natürlich ein bisschen anders, also Martinique übersetzt. Diese Vertrautheit in der Fremde machte Aimé Césaire nach eigenen Aussagen wie ein Schock, dem fremd gewordene Heimat wieder vertraut. Konfrontierte ihn mit einem Schlag mit all dem, was in den letzten Jahren eher Theorie gewesen ist. Ich zitiere einen Auszug aus diesem quasi poetischen Epos, das Gedicht geht über 60 Seiten, also nur ein kurzer Ausschnitt. Mein Negertum, also so hat man das Negritude ins Deutsche übersetzt, nicht ganz verstehend, vielleicht um was es geht. Mein Negertum ist kein Stein, der taub den Taglärm zurückwirft. Mein Negertum ist kein Fleck auf dem toten Auge der Erde. Mein Negertum ist kein Turm und kein Dom. Es taucht in das rote Fleisch des Bodens, es taucht in das glühende Fleisch des Himmels, durchbohrt die trübe Last seiner aufrechten Geduld. Dass ein Jahr zuvor Robert Desnos, der 1945 in Theresienstadt sterben wird, also der Dichter Desnos, Surrealist, das Vorwort zu einem Gedichtband von Léon Damas geschrieben hat, zeigt weiters, dass die schwarze Moderne von der Weißen genauso wahrgenommen wurde wie umgekehrt. Also ich benenne das mal so. Ja. Und genauso wie der Jazz für die drei schwarzen Studenten wichtig war, war es dann bald auch der Surrealismus. Doch das Ereignis, welches, wie schon vorhin erwähnt, prägend für das Zusammenspiel, für das Bündnis der weißen und schwarzen Intellektuellen wurde, war die Nazi-Invasion, die Verfolgung, der Widerstand. 1939, also kurz vor Beginn des Krieges, war Aimé Césaire mit seiner Frau Suzanne, ebenfalls Schriftstellerin und eine ganz wichtige Intellektuelle in dem Zusammenhang, nach Martinique zurückgekehrt. Césaire wurde Lehrer im Lycée Victor Schölcher, übrigens war einer seiner Schüler dann damals Franz Fanon. Die Verwaltung der Insel befand sich in den Händen von Vichy-Beamten, also von den Nazis zugeneigten französischen quasi Waffenstillstandsregierung. Und wie an vielen Orten Frankreichs drückte sich der Widerstand schriftlich bzw. poetisch aus. Also es entstanden überall quasi Literaturzeitschriften, wo sehr viele Gedichte publiziert wurden, die quasi der Unkultiviertheit der Zensoren nichts sagten und somit für die, die es verstanden, ein starker Ausdruck wurden. Für quasi das Aufrechterhalten des Widerstands. Und Suzanne und Aimé Césaire gründeten ihrerseits auf der Insel die Zeitschrift Tropique. Also ich habe hier, also es ist ein Reprint von 1941 bis 1945, alle Ausgaben, das kann man sich dann gerne anschauen. Und als 1941 André Breton auf der Insel interniert war, er versuchte gerade in die USA zu flüchten, er nach einigen Tagen einen Freigang erhielt und durch die Gassen von Fort-de-France, also der Hauptstadt, flanierte, deprimiert, enttäuscht und pessimistisch, wie man es nur als Exilant sein kann, stieß er zufällig in einer Papierhandlung auf das erste Heft von Tropique und schrieb über diese Entdeckung: J'en crus pas mes yeux, also ich traute meinen Augen nicht. Aber was da gesagt wurde, war das, was gesagt werden musste. So schien mir die menschliche Stimme noch nicht gebrochen. Von diesem Tag an war Aimé Césaire offiziell Surrealist und André Breton Autor von Tropique. Nach 1945 wird Aimé Césaire kommunistischer Bürgermeister von Fort-de-France sein und eben Nationalratsabgeordneter in Paris. Er wird bis 1956 Mitglied der Kommunistischen Partei bleiben, wird sich aber nicht für die Unabhängigkeit von Martinique einsetzen. Zu bewusst sind ihm die ökonomischen Nachteile für die Insel, sondern ganz im Sinne des Universalismus der Negritüd sich ab 1946 schon erfolgreich dafür einsetzen, dass die Insel ein ganz normales Departement Frankreichs wird, mit allen Vorzügen für die Inselbewohner, die eine französische Staatsbürgerschaft und der französische Sozialstaat mit sich bringen. Übrigens war das ja auch der Wunsch der meisten Menschen dort. Was natürlich jetzt auch interessant ist, weil Césaire, der radikale Antikolonialist von den dreien, also zumindest im Vergleich zu Senghor, blieb sein Leben lang dann französischer Staatsbürger, Politiker und Dichter, also auch eine Kombination, die sehr nicht uninteressant ist, wenn dessen Senghor, der immer sich als Franzose verstand, dann, also 1960, Präsident des unabhängigen Senegal wurde und eine der Leitfiguren des Afrikas nach der Entkolonisierung. Quasi die politischen Konsequenzen ihres Handelns waren für beide Dichter spiegelverkehrt. Und jetzt ein bisschen, um diese Welt ein bisschen zu verlassen und eine andere, weil ja auch angekündigt, ein bisschen darauf einzugehen, gibt es neben der Negritüd seitens der Weißen auch Menschen, da gab es, die sich vollkommen Afrika, wenn man das so ausdrücken kann, hingaben. Ich möchte hier die Malerin Susanne Wenger und ihren Ehemann, den Schriftsteller und Linguisten Uli Beyer, erwähnen. Dazu eine Vorgeschichte, die nach Wien führt. Also 1950 erschien in Österreich ein Heft, wo zum ersten Mal surrealistische Texte ins Deutsche übertragen wurden. Hieß Surrealistische Publikationen. Darin finden sich, also Texte aus den 20er, 30er Jahren wurden quasi 1950 das erste Mal dem deutschsprachigen Publikum vorgeführt. Das Heft wurde in einer kleinen Druckerei in Kärnten, das auch noch gedruckt. Darin findet sich von Paul Celan übertragen auch ein Gedicht von Aimé Césaire. Wohl auch eine der ersten Übertragungen, wenn nicht die erste. Mit dem Titel Habt kein Erbarmen mit mir war 1941 in Tropique erschienen. Die Übersetzung, also ein Ausschnitt, raucht und raucht wieder, dünne Finsternis, redig, die stöhnt, im Schein der flammenden Städte, so rein ist meine Hand, dass nichts ihr widersteht, so ruft sie auf finsterm Erbgut herbei den siegreichen Eifer der Säure im Fleisch des Lebens, o Sümpfe. Also von dem ausgehend könnte man ja schon mal die Poesie Paul Celans auf vielleicht Einflüsse von Aimé Césaires untersuchen, aber das wäre jetzt zu viel. Einer der Herausgeber der Publikationen, also der surrealistischen Publikationen, war ein deutscher Maler namens Edgar Genet, der in den 30er Jahren vor den Nazis nach Österreich geflüchtet war und ein alter Freund von Susanne Wenger war, einer in Graz aufgewachsenen Schweizer Künstlerin. Beide hatten sie die Nazizeit über in Wien verbracht, gehörten mehreren Widerstandsgruppen an, welche vor allem Menschen versteckt hatten. Beide hatten sie nach 1945 den Surrealismus in Wien eingeführt, waren Mitglied des Artclubs, wo man auch den jungen Hundertwasser finden konnte, also der Link zu vorhin, der mit viel Glück vor den Nazi-Behörden verstecken hat können, dass er eigentlich Mischling ersten Grades war, wie es in der Diktion hieß. Und arbeitete für die linke avantgardistische Zeitschrift Plan, wo bald auch die ersten Gedichte Paul Celans erscheinen sollten. So wie Genet, Paul Celan, zeitweise auch Hundertwasser und viele andere, zog Susanne Wenger noch vor 1950 aus Wien weg. Zu unverrückbar schien die von den Nazis hergestellte Realität im Alltag Österreichs. Da war kein Platz für Antinazismus, politische Avantgarde in der Kunst. In Paris vielleicht doch. Dort lernte Susanne Wenger jedoch den Deutschen Uli Bayer kennen. Dieser hatte mit seiner Familie 1933 ins Mandat Palästina flüchten können und hatte anschließend in London studiert. Er war 1950 auf dem Weg nach Nigeria, wo an der Universität von Abidjan, mitten im Land der Yoruba, Phonetik unterrichten sollte und nahm Susanne Wenger, lapidar ausgedrückt, einfach mit. 1956 partizipierte er am Congrès des Écrivains Artistes Noirs. Also den hatte ich so einen Absatz vorbereitet, sehr spannende Geschichte, nur es führt zu weit. Also war auch ein Treffen aller schwarzen Intellektuellen, damals noch vor allem Männer, in Paris in der Sorbonne stattgefunden hat. Ganz im Sinne der Konferenz von Bandung, also der Drittweltkonferenz, also es war so eine Art Findung, eine Selbstfindung. Und schwarze Intellektuelle aus der ganzen Welt wollten das damals und das erste Mal auch als politische Akteure sich manifestieren. In Folge, also nach diesem Kongress, der ein paar Fortsetzungen erlebt hat, widmete sich Uli Bayer zumindest die nächsten Jahre komplett der Förderung der afrikanischen Literatur. Gemeinsam mit dem Deutschen Jan-Heinz Jahn, der auch mit Senghor eng befreundet war, brachte in Abidjan, wo bis zum Bürgerkrieg 66 ein bedeutendes kulturelles Zentrum Nigerias entstand, die Zeitschrift Black Orpheus heraus, also in Anspielung auf den Text von Sartre. Viele junge Autorinnen, darunter der schon erwähnte Wole Soyinka, konnten in dieser damals einzigartigen Publikation das erste Mal ihre Texte präsentieren. Uli Bayer wird auch selbst Theaterstücke schreiben, und zwar unter dem Namen Obotunde Ijimere. Theaterstücke, die Wole Soyinka in seiner Beschreibung des Yoruba-Theaters, also des zeitgenössischen Yoruba-Theaters, als beispielhaft hernehmen wird. Für Wole Soyinka, und das gilt auch für die Negritude, ist das Erlebnis des Exils, des Ausgestoßenseins, mit der damit oft verbundenen Notwendigkeit, sich und sein Leben neu zu definieren, Teil der Identität der Schwarzen. In diesem Sinne gehörten Uli Bayer und Susanne Wenger einfach dazu. Zitat Soyinka, ich entschuldige mich für mein Englisch. An assignment rolled in Europe brought them to Nigeria and both promptly went native. Susanne not just culturally, but viscerally and spiritually, holding nothing back in herself, and was inducted into the priesthood of the goddess of the Oshun River. Als Künstlerin und Priesterin, ja, also von Graz quasi zur eingeweihten Priesterin der Yoruba werdend, hieß Susanne Wenger nun Aduni Olorisa. Übrigens starb sie vor ein paar Jahren, über 90-jährig. Und die Göttin Oshun kann durchaus mit Aphrodite und Athene verglichen werden. Genauso wie viele der Yoruba-Gottheiten Ähnlichkeiten mit jenen der griechischen Mythologie haben, vor allem Ogun, der dem Dionysos verwandt ist, dem Gott des Theaters, des Spektakels, des Eisens, also des Fortschritts, der Wissenschaft. Susanne Wenger baute mit nigerianischen Kolleginnen ab den 60er Jahren als Künstlerin und Priesterin zugleich den inzwischen ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommenen Heiligen Hain der Göttin Oshun in der westnigerianischen Stadt Oshogbo auf. Da habe ich auch ein paar Bilder. Das war noch vorher zur Illustration, das ist der Salon von André Breton, quasi in der Welt lebten viele, also gibt es afrikanische Kunst und auch aus Ozeanien und dann halt von den Kollegen und Kolleginnen Bilder. So, und das ist dieser Hain, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, das erste Bild und das zweite. Was die Yoruba-Religion betrifft, so kann ja hier auch von einem ähnlichen Austausch über den Ozean hinweggesprochen wieder werden, wie bei der Negritude oder dem Negro Movement. Vieles, was in Nigeria damals schon verloren war, wurde im Austausch mit den Ablegern in Salvador de Bahia, in Brasilien oder Haiti, für die meisten ist das Ganze eher unter dem Titel Voodoo ein Begriff, im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und rückgeführt. Zu den Yoruba generell. Und damit möchte ich abschließen, quasi noch einen Link zum Universalismus, den auch schon die Negritude verlangt hat. Ein Zitat von Soyinka: "It's not only accommodating, it is liberating, and this seems logical, because whenever a new phenomenon impinged in the consciousness of the Yoruba, with her historical event, a technological or scientific encounter, They did not bring down the barriers, close the doors. They say, let us look at this phenomenon and see what we have that corresponded to it in our own tradition. Soweit vom Schwarz zu den Yoruba. Vielen Dank.